Ich schätze Kinder sehr als Gesprächspartner, oft mehr als Erwachsene. Und ich hätte eine Idee, wie man Kindern Armut und Elend erklären könnte. Also, liebe Kinder, auf der Welt gibt es Geld. Damit kann man sich fast überall auf der Welt schöne Dinge kaufen. Eigentlich kann man sich, wenn man genug Geld hat, alles kaufen, was man sich vorstellen kann. Logisch eigentlich, dass alle Erwachsenen am liebsten so viel Geld haben wollen wie möglich, oder? Die Sache ist nur, es gibt nicht genug Geld, dass alle unendlich viel davon haben können. Deshalb kämpfen die Erwachsenen darum, wer das meiste bekommt. Und um zu gewinnen, muss man manchmal lügen und sich besser darstellen, als man eigentlich ist. Man muss sich einen Job suchen und jeden Tag brav hingehen, auch wenn man den Job in Wirklichkeit doof findet. Dann verdient man Geld und kann sich Sachen kaufen, die andere Leute auch gern hätten, zum Beispiel ein schönes Haus. Vielleicht kann man dann sogar ein paar von den anderen Leuten in das Haus einziehen lassen, aber nicht einfach so, sondern für, genau, Geld. So bekommt man noch mehr davon und kann sich noch mehr Sachen kaufen. Vielleicht sogar noch ein schöneres Haus. Dann hat man gewonnen und das ist ein schönes Gefühl.